weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen, und ich wünsche Ihnen jetzt einen sehr schönen zweiten Weihnachtsfeiertag, denn wir haben ja bereits den 26. Dezember und zwar 2021, und in der letzten Woche haben wir in unserer Sendung Ihnen ein Gespräch mitgebracht von der Margitta und Horst Krawczyk. Ich saß in der netten, schönen Wohnung der beiden und habe mir dann mit ihnen zusammen erstmal die Geschichte angehört, die sie heute hören werden, und habe natürlich dann auch dazu mit ihnen mich unterhalten. Und vielleicht, wenn Sie das nicht gehört haben, die Woche, die Sendung in der letzten Woche, wollen Sie das Gespräch entweder vorausschicken oder nachschicken, wie Sie möchten, und vielleicht sich dann auch noch einmal zurückbegeben. Und Sie können ja einen Podcast jede Woche und jeden Tag und jede Stunde wiederhören und sich dann auch noch einmal die Schrobsdorfsche Berliner Weihnacht anhören, die Angelika Schrobsdorf beschrieben hat und ich vorgelesen hatte, und auch die Wünsdorfer Weihnacht meiner Mutter Anneliese Schmidt, Ihnen vielleicht auch noch einmal so ein bisschen die Weihnacht der Kindheit in Erinnerung ruft. Beides eigentlich doch Beschreibungen aus Erwachsenensicht, aber von einer sehr, sehr glücklichen Kindheit, die wohl auch Angelika Schrobsdorf hatte, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, in dem die Schrobsdorfs leider auch fliehen mussten. Und auch meine Mutter hat Berlin im Jahre 1945 verlassen, glücklicherweise 3 Tage vor der Besetzung ihrer Stadt durch Russen. Und so hatte sie dann auch andere glückliche Stunden im Norddeutschland und dann auch später in Wiesbaden, ganz andere Weihnachten. Meine eigene Weihnacht war die zunächst einmal von einem sehr hochwohlgeborenen Baum, da erinnert mich das sehr an die Schrobsdorfs, mit silbernen Kugeln und Lametta, und das hat uns also auch noch bis nach Amerika begleitet, dieser Stil, diese Tradition, die meines Vaters Familie entstammt. Und da muss ich sagen, wir Kinder waren darüber recht unglücklich, denn das war wirklich für uns eine bunte Weihnacht in Amerika und uns fehlten die bunten Kugeln am Baum. Viele, viele Jahre später hat meine Mutter dann diese bunten Kugeln am Baum angehängt und hat gedacht, sie macht uns eine große Freude. Und da habe ich gesagt, Mama, das ist jetzt zu spät. Also da war ich dann auch wieder auf Seiten des Lamettas und der Silberkugeln. Und vielleicht, wenn man keine Katzen hat, kann man das auch in den USA machen und wieder einführen. Allerdings habe ich Lametta schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht gibt es ja noch. Vielleicht ist das etwas, was man einmal wieder sich besorgen sollte. Ihnen wünsche ich, wie gesagt, einen wunderbaren zweiten Weihnachtstag, Weiherfeiertag, und vor allem geht es ja jetzt in Richtung Silvester. Also man ist dann schon wieder versucht, das nächste Fest zu feiern. Weihnachten im geteilten Deutschland von Margitta Krawczyk. Trübes Novemberwetter verhüllte die meist verfallenen Häuser und Straßen von Karl-Marx-Stadt in ein trostloses Grau. Wohnblöcke in Plattenbauweise verliehen der Stadt einen monotonen Eindruck. Das war typisch für die Städte im anderen Teil unseres Vaterlandes, der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, die uns durch einen langen Todesstreifen mit Stacheldraht von unseren Verwandten und Freunden getrennt hatte. Im Hinterhof eines Wohnhauses aus der Kaiserzeit stand ein ehemaliges Waschhaus. Eine steile, schmale Treppe führte hinauf in 2 kleine Räume mit Dachschrägen. Es war die bescheidene Wohnung der fast 80-jährigen Ella M. Sie erhielt nur die Mindestrente von 200 Ostmark, doch sie hatte gelernt, gut zu wirtschaften, um zu überleben. In ein Haushaltsbuch trug sie sorgfältig jede Ausgabe ein, sodass ihre monatliche Planwirtschaft meist aufging und sie am Monatsende sogar noch ein paar Mark auf ihr Sparbuch einzahlen konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg verdiente sie zu Hause als Schneiderin recht mühsam ihren Lebensunterhalt und versorgte ihren alten Vater. Nun lebte sie allein, bescheiden, jedoch zufrieden und hilfsbereit. Bei ihren Nachbarn war sie sehr beliebt, denn sie hatte für die Nöte und Sorgen anderer stets Verständnis und fand die passenden, tröstenden Worte. In der DDR hatten die Menschen ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl und waren stets füreinander da. Weil Ella nicht mehr in der Lage war, vor manchen Geschäften stundenlang Schlange zu stehen, wurde sie von ihren Nachbarn und Freundinnen mit Waren versorgt, die es in der DDR nur gelegentlich gab. Von ihren Verwandten in der BRD erhielt Ella öfter mal ein Päckchen mit Kaffee, Schokolade, Kakao und anderen guten Sachen. An diesen Tagen duftete es in ihrer kleinen Stube nach Kaffee von echten Bohnen. Ihre Gäste bekamen dann meist eine solch köstliche Tasse Kaffee vorgesetzt, den man genüsslich in kleinen Schlückchen trank. Ella wurde immer noch mit Fräulein angesprochen und angeschrieben, weil sie nie verheiratet war. Auf dem Sterbebett hatte sie ihrer Freundin versprechen müssen, sich um ihren Mann Arthur zu kümmern. So wurde er ihr Kostgänger, aß bei ihr täglich mittags und abends. Arthur erlitt schon als junger Soldat im Ersten Weltkrieg eine schwere Verletzung und verlor fast sein ganzes Augenlicht. Er trug eine Brille mit sehr starken Gläsern und eine Plakette mit drei schwarzen Punkten, dem Erkennungszeichen für Blinde. Trotzdem hatte er seinen Humor behalten, machte seine Späße und heiterte Ella damit auf. Arthur wohnte nicht weit von ihr entfernt in einer Altbauwohnung im Vorderhaus, bekam eine höhere Rente als sie, hatte ein paar Tausende auf dem Konto und besaß am Stadtrand einen Schrebergarten mit einer kleinen Laube. Für Ella gehörte Arthur bereits zu den Vermögenden, während ihr ganzer Reichtum aus 500 Ostmark bestand. Das Geld hatte sie in einem zugeklebten Umschlag aufbewahrt, auf dem mit großer Schrift »Für meine Beerdigung« stand. Eines Tages erhielt Ella einen Brief von ihrem Neffen aus dem Westen, der sie zu Weihnachten für einige Wochen zu sich eingeladen hatte. Ihr Herz schlug hoch bis zum Hals. Noch nie war sie im Westen, noch nie hatte sie die Weihnachtsfeste seit Kriegsende außerhalb verlebt. Doch konnte sie es wagen, Arthur Weihnachten alleine zu lassen? Weihnachten im Westen. Ihre Gedanken überschlugen sich. Sie war ganz durcheinander. Als Arthur am Tisch saß und auf sein Mittagessen wartete, erfuhr er als Erster von dieser großen Neuigkeit. Er war etwas bedrückt, ließ sich aber nichts anmerken. Bald erfuhren auch die Nachbarn und Freunde von der Einladung in den Westen und redeten ihr zu, in die BRD zu reisen. Nur Rainer, der kleine Nachbarjunge, war damit nicht einverstanden, denn seine Oma Ella war die einzige, die ihm jedes Jahr in der Weihnachtszeit schöne Geschichten erzählte. Seine Mutti hatte doch so wenig Zeit für ihn. Sie war Straßenbahnschaffnerin, musste früh aufstehen, und wenn sie abends müde und abgespannt nach Hause kam,